mal wieder was erleben. Ich fühl mich heut so froh und jung. Was kann es denn auch Schöneres geben als einen kleinen Seitensprung? Und wie berauscht vom Saft der Reben seh ich die Welt am Himmel blau. Ich muss mal wieder was erleben mit einer süßen kleinen Frau. Mancher sagt, treu sein ist schön, aber sowas kann ich gar nicht verstehen. Mancher sagt, eine genügt. Ich gestehe, dass mir sowas nicht liegt. Ich kann doch nichts dafür, die Mädchen sind so süß. Es macht mir schon ihr Lächeln die Welt zum Paradies. Ich bleib nie zu Haus, also das halte ich gar nicht aus. Ich muss mal wieder was erleben. Ich fühl mich heut so froh und jung. Was kann es denn auch Schöneres geben als einen kleinen Seitensprung? Und wie berauscht vom Saft der Reben seh ich die Welt am Himmelblau. Ich muss mal wieder was erleben mit einer süßen kleinen Frau. Und wie berauscht vom Saft der Reben seh ich die Welt am Himmel blau. Ich muss mal wieder was erleben mit einer süßen kleinen Frau.